Jenna stand allein im Wohnzimmer unter der blütenartigen Lampe, die Fandersons Frau aufgehängt hatte, und presste ihre Sporttasche an die Brust. Sie sah klein und uninteressant aus, ihre schlaff herunterhängenden Haare rahmten das Gesicht halb ein. Mit ihrer Tarnhose und ihrem miefigen Shirt wirkte sie wie jemand, der oft bei verschiedenen Leuten schlief. Und jetzt war sie bei ihm. »Sind Sie sicher, dass es Ihnen nichts ausmacht, wenn ich hier bin?« Sie hatte so eine Art, ein Lächeln in Gang zu setzen und dann die Stirn zu runzeln. Diesen Satz hatte sie auch schon mal gesagt. Vielleicht war sie wirklich erst 20. Vielleicht würde sie die 30 nie erreichen. Manchen Leuten stieß etwas zu. Boyce schloss die Haustür, schloss die Nacht aus. »Nein«, sagte er, »alles prima.« Aus irgendeinem Grund fühlte er sich streng, wie er es mit Polly viel zu wenig gewesen war. Er war immer auf Abstand geblieben. »Gehen Sie nach oben, duschen, dann wird es Ihnen besser gehen. Das kleine Schlafzimmer ist frisch gemacht.« Polly hatte ja gar nicht dort geschlafen. »Es ist kalt«, sie klammerte sich an ihrer Tasche fest. »Im Bad gibt es einen kleinen Heizofen«, sagte er. Im Haus roch es nach dem Pie, schwach nach Parfüm und nach dem Keller. Er dachte an Pat McDowell mit ihrem weißen Hut auf den Felsen. »Nach der Dusche geht es Ihnen wieder gut«, sagte er. May hätte es amüsiert, dass die Hausinteressenten Schwarze waren. Sie hatte exzentrische Ansichten über Schwarze als Irin. In New Orleans war das nicht sehr hilfreich gewesen, noch so eine ihrer Eigenschaften. »Im Dunkeln fühle ich mich nicht wohl«, sagte Jenna, als ginge ihr gerade erst auf, wo sie war. Boyce trat in die Diele, das einzig Anmutige am ganzen Haus, und schaltete die Birne am oberen Treppenabsatz ein. »Da, damit Ihnen kein Schauer den Rücken runterläuft«, sagte er. »Wie spät ist es?« Sie wirkte wie ein Mädchen, dem die Uhrzeit immer egal war. »9, kurz nach.« »Apropos Schauer«, sagte sie und lächelte. »Heute Nacht soll es einen Meteorschauer geben. Wenn Sie gleich rausgehen und nach Süden gucken, sehen Sie ihn.« Das schlechte Licht verwischte die Einzelheiten ihres Gesichts. Er war mehr als müde. »Okay«, sagte er. »Es ist so nett von Ihnen, dass ich hier sein darf«, sagte sie und ging die Treppe zum Badezimmer hoch. Er stellte den Pie in den Schrank, wo die Mäuse nicht drankamen. Er hatte das Auto nicht abgeschlossen, aber jetzt musste er sich unbedingt hinlegen und die Augen zumachen. Nur ein bisschen. Seine Hände schmerzten, seine Knie auch. Er war sehr angespannt gewesen. Warum bloß? Am nächsten Morgen würde Jenna frohgemut den neuen Tag begrüßen und dann verschwinden. Er stieg die Treppe hinauf. Licht kam unter der Badezimmertür durch. Jenna sprach, während die Dusche lief, am Telefon. Sie sagte jemandem, wo sie war. Gut so. Es war riskant, wenn keiner wusste, wo man war. Jetzt wusste es jemand. »Du Dummes«, hörte er sie sagen. »Wir sprechen uns morgen noch. Ciao.« »Ciao.« Er schlug seine Laken zurück, schob das Fenster auf und schaute auf die kleine Rasenfläche, die Rhododendren und die Straße. Ein Polizeiwagen mit eingeschalteter Innenbeleuchtung fuhr vorbei. Ein kleineres Kaninchen saß im Gras und das Licht der Streife strich darüber. In einiger Entfernung bellte ein Hund. Er blickte nach oben, um vielleicht Meteore zu sehen, aber das Fenster ging nach Norden. Boyce lag in Kleidern und Schuhen auf dem Bett. Das Geräusch der Dusche war einlullend, dann spülte die Toilette und Dielen knarzten unter Jennas Schritten. Seine Gedanken schweiften wie am Nachmittag. Was musste er noch herausfinden, weil es der Jahrestag war, dass May ihn vervollständigt oder erfunden hatte? Oder war das ein neuer Gedanke? Er konnte diese Woche mal bei den McDowells vorbeischauen. »Rutsch mal rüber, Mr. Mann.« Jenna lag warm, feucht, schlüpfrig in seinem Bett. Ein Strahl Mondlicht fiel auf ihre nackte Schulter und eine Brust, die sie knapp mit der Hand bedeckte. Zu irgendeinem nicht erinnerten Zeitpunkt hatte er die Schuhe ausgezogen und das Bett aufgedeckt, aber seine Kleider hatte er noch an. Unter der Decke wirkte Jenna klobiger, umfangreicher als vorher, fremdländisch. »Wie eine kleine Bäuerin«, dachte er. »Ich bin in dem anderen miefigen Bett so lange geblieben, wie ich konnte. Da war es eiskalt«, flüsterte sie. »Du hast ja gar nichts an«, sagte er, keineswegs wach. »Kein Wunder, dass du frierst.« Sie rückte näher heran. »Ein Schlafanzug erstickt einen. Du musst mich jetzt aufwärmen. Ich weiß, dass du ein trauriger Alter bist. Ich werde mir nichts erlauben.« Sie griff brüsk nach ihm, so wie sie in der Bar nach seinem Namen gefragt hatte. »Wer sind Sie?« Jetzt hatte er alles von ihr an sich dran, Haare, Gesicht, Knie, ihren feuchten Rücken und ihre kleinen Beine, beharrlich. Sie roch nach der Camay-Seife, die Fendersons Frau auf das Waschbecken gelegt hatte. »Du bist richtig schön warm.« Sie drückte ihm die Nase an die Brust, ihre Beine arbeiteten sich näher heran, unabsichtlich berührte er ihre Brust, so dass sie einen Laut von sich gab. »Oh«, dann ganz leise, »weiter nichts, okay?« »Was?« fragte er, »was ist?« »Welcher Muppet wärst du gern?« flüsterte sie. »Ich«, setzte er an, aber er hatte keine Ahnung. Sie empfand ihr Hiersein nicht als besonders ungewöhnlich. Sie sah alles anders, als er es sah. »Ich wäre gern Janet«, sagte sie, »und in meinen glücklicheren Momenten Kermit.« »Ich weiß nicht«, sagte Boyce. »Willst du von deiner Frau erzählen? Kannst du?« »Nein«, er flüsterte auch, »dann müssen wir nicht. Du hättest ihr gefallen.« Das war eine Lüge, aber es war kein guter Tag für sie gewesen, außer jetzt vermutlich. May hätte sie lächerlich gefunden und ihn erst recht, auf immer und ewig ein peinlicher Clown. »Wie heißt sie?« fragte Jenna, an ihn gekuschelt. »Hieß, meine ich.« »Wie gesagt, May.« »May? Wie der Monat?« »Ja«, sagte er. Daran hatte er schon lange nicht mehr gedacht. Früher hatten sie rumgewitzelt, ihre Vorfahren wären mit der Mayflower gekommen. »Ja«, sagte er, »May, wie der Monat.« »Verstehe«, sagte sie, »okay.« Und so war's in den Minuten, bevor sie einschliefen. Er wachte schweißgebadet auf. Das Mädchen war ein Ofen. Er konnte sein linkes Auge nicht richtig scharf stellen. Seine Hände waren taub vom vielen Zusammenballen. Jennas Mund stand offen und da drinnen verursachte ihr Atmen kleine Klicklaute. Ihre Gin Tonics verströmten einen Sauerteiggeruch. Sie würde stundenlang weiterschlafen. Er ging nach unten, wo das Licht brannte, die Schuhe in der Hand. Er wollte sich in dem kleinen Zimmer schlafen legen, sobald das Licht aus war. Jetzt fühlte er sich nicht mehr in der Falle einer herannahenden Katastrophe gegen jeden gesunden Menschenverstand. Es würde alles gut gehen. Wobei sie natürlich auch erst 14 sein konnte. Wer von uns könnte die Unschuld seines Lebens vor einem geschworenen Gericht aus seinesgleichen verteidigen? Das war ihr Firmenwitz gewesen. Die Antwort lautete: keiner. Er nahm sich einen Teelöffel, holte den Pie aus dem Schrank und stellte sich auf Socken an die Spüle, Hand an der Brust wie sein Vater früher, linkes Auge halb geschlossen und unscharf. Dann schöpfte er einen großen Bissen heraus, holte tief Luft, füllte sich den Mund, flüssig und säuerlich und zu süß, und schluckte, kaute kaum. Das schmeckte extrem gut. In der Mitte immer noch ganz leicht warm, die Kruste etwas bitter, der Zucker obendrauf hart geworden. Er nahm noch einen Bissen und genoss ihn. Das würde er Jenna zum Frühstück servieren, bevor sie zu ihrem Auto aufbrachen. Schwierigkeiten beim Fokussieren? Sollte ja ein Schlaganfallsymptom sein. Die alte Maschine wurde angegriffen, der Blutdruck war der dienstfertige Mörder. Er hatte noch kein einziges Mal an sein eigenes Sterben gedacht. Nicht mal in den schlimmsten Momenten, als May in Vorbereitung auf ihren Abgang herumlärmte. Sein Tod hatte nicht dazugehört. vielleicht aus Mangel an Empathie. Nur das Leben hatte dazugehört, das Weitermachen. Er hörte ein Geräusch von oben, die Stimme des Mädchens. Oh, dann nichts mehr. Ein Traum, sie schlief tief. Jetzt war nicht der rechte Zeitpunkt zum Sterben. Viel zu melodramatisch, würde Polly bestimmt sagen. Er zog sich die Schuhe an und ging nach draußen. Durchsichtige Wolken waren herangezogen, der Halbmond rückte langsam Richtung Horizont. Der Meteorschauer war vorüber, der Wind hatte umgeschlagen, die Luft war jetzt wärmer. Zu Beginn seiner Zeit im kleinen Haus hatte er vorgehabt, jeden Tag die Sonne zu begrüßen, Treibholzfeuer am Strand zu entzünden, eine Decke mitzubringen, vielleicht dort zu schlafen. Stattdessen hatte er in seinem Bett gelegen, dem Krachen im Unterholz gelauscht, den polternden Holztransportern auf dem Highway, Stöhnlauten, Stimmen vom Strand, dem Pöttern von Hummerbooten auf dem dunkel werdenden Wasser. Er war ein geborener Zuhörer, ein Mann, der aufpasste. Durch Annehmen blieb man im Lauf seines Lebens, durch das Annehmen der fälligen kleinen Anpassungen. Er beschloss, an den Strand zu gehen, nicht weiter zu schlafen. Hinter dem Liguster war der Pfad kaum zu entdecken. Man folgte einfach der kühleren Luft Richtung Wasser. Eine Mücke zwickte ihn ins Ohr, dann noch einmal. Krähen hatten sich in den Zedern etwas mitzuteilen. Stinktiergeruch schwallte hoch. Er drehte sich um, ob im Haus das Licht angegangen war, aber es ragte unverändert empor wie ein Schiff auf dem Meer. Er hielt nach dem Seitenpfad zum Bunker Ausschau, da wo die Hundsrosen ihre schwache Spätsommerüppigkeit verströmten. Die hatte Polly auch nicht gemocht. Und dann war er plötzlich am Strand, schon ganz unten. Die Luft stieg kühl vom fast unsichtbaren Wasser auf. Steifbeinig kletterte er über die Felsen. Die Bucht schlappte und zischte, als würde man etwas abspülen. Alles schien nach draußen zu ziehen. Der Strandsand roch sauer und fischig. Die Flut stand hoch. Kleine Lichtpunkte flackerten bei der Küstenwache von Schicks Point. Ein Hummerboot rumpelte außer Sicht. Er hörte Möwen im Dunkeln schreien. Auf einem Boot weiter draußen spielte das Radio »Black Magic Woman«. Er war hier und nirgendwo sonst, aber nicht gerade allein. Er ging zu der Stelle, wo der Sand feucht war und die Luft nach Schwefel roch. Keine Ahnung, wie spät es war. Die Hummerfischer fuhren um 4. »Na gut«, sagte er ohne einen Grund, vielleicht zum Strand. Die Erfahrung von Schicksalsschlägen musste jeder einmal machen. Dass es ein Traum war, aus dem man erwachte, und alles war so wie zuvor. Er würde auf diesem Strand erwachen, ein Schlafwandler, und dann zum Haus zurückkehren, zum Roten Haus. May würde im Bett liegen. Mal hieß es was, mal nicht. Das stimmte gar nicht. Mal hieß es was, mal hieß es wirklich was. Man musste sich nur vorstellen, was. Und im Jurastudium, der Moment, als er das Gefühl hatte, etwas Beständiges erwischt zu haben, eine Schnelligkeit, in der er sich aufhalten, sich festhalten konnte. Da blätterte der junge Professor weiter voran im Fallbuch, grinste mit blitzenden Augen in die abdriftende Verzweiflung der Studentenreihen und brüllte: »Nächster, nächster, nächster!« Der Horror in diesem Augenblick, bloß nicht zurückfallen. Draußen auf der Bucht im scheuen Mondlicht spross ein kurz aufzischendes Feuerwerk in Pink und Grün empor, überdeckte die kalten Sterne und verblasste schnell wieder. Was hatte die dünne Frau gesagt? Das Leben fängt an, wenn das Feuerwerk vorbei ist. Jeder hatte seine eigene Weise, die Klemme zu beschreiben, in der er steckte. »Das ist bloß die Küstenwache drüben in Tschechis«, sagte Jenner. Sie war einfach nachgekommen, gar keine Angst vor dem Dunkeln. Die langweilen sich furchtbar da draußen. Das war jedenfalls definitiv nicht der Meteorschauer. Er drehte sich nach ihr um. Klebrige Luft hier. Wo bist du aufgewachsen? New Orleans, sagte er. Beide Augen funktionierten wieder. Kein Schlaganfall, kein Tod. Hast du mir wahrscheinlich auch schon gesagt, hast du da unten deine Frau kennengelernt? Auf der Uni in New Jersey. Ein Jersey Girl? Sie holte tief Atem und hielt die Luft an. Sie langweilte sich. Sie war nett zu ihm gewesen, mal was Neues. Hast du das Stück Bye Bye Birdie gesehen? Hatte er. Mit May. In einem kleinen Nachspieltheater in einer Seitenstraße im Village, 1974. May hatte auf Elvis gestanden. Und eine Figur hatte May geheißen. Ja, sagte er, mit meiner Frau. Wir haben das auf der Highschool gemacht, sagte Jenna ausdruckslos. Sie redete einfach so, saß im Dunkeln in dem Frottee-Bademantel aus dem Badezimmer auf einem Felsen. Honestly sincere. Was sie summte, war vielleicht diese Melodie. Er wünschte, er hätte ihr etwas Wichtiges mitzugeben. Etwas aus seiner jahrelangen Juristenerfahrung. Aber da kam nichts. So, dachte er, würde jetzt das Leben sein. Vielleicht noch lange. Ein Katalog, das und dann das und dann das und dann das. Und alles fügte sich irgendwie zu einem Sinn zusammen. Gespräche, Begegnungen, Menschen, Abreisen, Ankünfte. Die Dinge würden wie Gespenster vorüberziehen. Gar nicht schrecklich. Ich denke immer, wenn ich an den Strand komme, finde ich eine Leiche, sagte Jenna. Das geht mir auch so, sagte Peter Boyce. Ist das nicht komisch? Du kommst doch hier nicht runter und bist Mr. Trübsal, oder? Wegen deiner Frau? Nein, sagte er. Ich wollte einfach nur den Tag beginnen lassen. Sein Herz schlug regelmäßig. Er sah fokussiert in die beinahe Dunkelheit. Erinnere ich dich an irgendjemanden? Fragte sie. Nein, sagte Boyce. Weißt du, woher ich wusste, dass du hier unten bist? Er sah sie an. Sie befand sich etwa 3 Meter hinter ihm, leuchtete irgendwie in dem schwindenden Mondlicht. Der weiße Bademantel hüllte sie nicht ganz ein. Fast nackt zu sein war für sie nichts Besonderes. Nein? Wie? Spuren im Gras, sagte sie. Ein paar Hinweise hast du mir ja hinterlassen. Stimmt, sagte er. Findest du mich narzisstisch? Das habe ich schon ein paar Mal gehört. Sie zog den Mantel enger um sich. Ich weiß nicht, sagte er nachdenklich. Was meinst du? Werden wir uns besser kennenlernen und Freunde werden? Das schien ihr etwas zu bedeuten. Ja, sagte er. Wüsste nicht, was dagegen spreche. Du? Nein. Genau mein Gedanke. Sie blickte zum Himmel auf, als hätte sie etwas gehört, das in der Luft an ihr vorbeizog. Und während der Tag ein weiteres Mal seine triftigen Ansprüche gegenüber der Dunkelheit geltend machte, sagten sie eine ganze Zeit lang nichts mehr. Jimmy Green, 1992. Sie saßen in einem Taxi auf dem Weg in die American Bar auf der General Leclerc, um die Wahlergebnisse anzuschauen. Der Regen fegte seitwärts, 3 Minuten nach Mitternacht. Der kleine Fiat, die Windschutzscheibe voller Wasserfurchen und Narben, kam plötzlich ins Schleudern, scherte nach links aus, fast in den Löwen von Denfert Rochereau hinein, dann wieder zurück mit durchdrehenden Rädern, dann raste er einmal im Kreis um die Statue und noch ein halbes Mal, dann standen sie gegen die Fahrtrichtung auf dem Boulevard Raspail. »Hola«, jubelte der Fahrer, »der maximale MG-Knattereffekt.« Die Französin Nelly zerquetschte fast Greens Hand vor lauter Panik. »Wir sind gleich da«, sagte Jimmy Green. »Er will es bloß interessant machen.« »Ach, Schloch«, murmelte die Französin, strich sich durchs Haar und spähte aus dem verschmierten Seitenfenster. Autos donnerten hupend vorbei. Der sehr kleine Fahrer, fraglos ein Türke, strahlte sie im Rückspiegel an, einen Blick voller Vergnügen und Ablehnung, dann ließ er den Motor aufheulen, die Räder im Matsch durchdrehen und schoss davon. Kleinkalibrige Fast-Katastrophen machten ihm offenbar Spaß. Green war auf dem Weg zu seinem guten kleinen Mittagsbistro in der Rue Soufflot mehrmals vorbeigekommen, wo die Französin arbeitete. Er hielt sie für die Besitzerin der kleinen Fotogalerie in der Rue Racine, wenn sie nicht die bezahlte Angestellte war. Egal, er wollte sie näher in Augenschein nehmen. Die Galerie verkaufte für teures Geld berühmte, unautorisierte, unsignierte Drucke an Touristen. Das gesichtslose Paar, das auf einer Pariser Straße Walzer tanzte, jeder wusste, dass das gestellt war, zwei Clochards am Kai trinkend, der allgegenwärtige L'Artigue von einem kopfüberschwebenden Mann mit Kappe, der, wie es schien, einen Kopfsprung in einen flachen, schimmernden Tümpel machte. Wer so etwas kaufte, dachte Jimmy Green, war reif für die Heimreise. Jeden Nachmittag war die Frau zu sehen, wie sie durchs Schaufenster auf die Straße starrte. Ihr Gesicht überlagerte sich in der Scheibe mit dem furchtbaren Kerperfoto, auf dem japanische Offiziere in Reithosen zusammen witzelten und rauchten, während hinter ihnen 100 Chinesen gefesselt und auf Knien geduldig der Dinge harrten, die ihnen bevorstanden. Green trat ein. Er hatte sich eine Frage zu dem Kappa zurechtgelegt. Die Kamera, der Film, wo war das Foto zuerst veröffentlicht worden? Die Frau lächelte ihn mit ihren violetten Augen an. Sie war schon älter, das sah er jetzt. Die Haut unter ihren Augen war etwas faltig, verschattet, das Gesicht länglich, die Lider schwer. Dünne Lippen, kleiner Mund, unvollkommene Zähne. Die Einzelteile waren nicht so attraktiv, aber sie war es, ihre weiche Haut, ihre Hände, Knöchel, ihre ausdruckslose Miene, aus der die Erwartung sprach, angeschaut zu werden. Sie trug ein flatteriges Hemdkleid aus Seide mit blauen und rosa Blumen, dazu modische kirschrote Pumps. Ihr Haar war in dem Rot-Schwarz, das sie sich alle machen ließen, mit Pony. Bei dem Look, dachte er, schien ihr Alter für sie jedenfalls keine Rolle zu spielen. Jüdischer Herkunft, tippte er vage, wie er selbst. Aber die Franzosen waren zuallererst Franzosen. Er beschloss, sie in die American Bar einzuladen, wo er noch nie gewesen war. Egal, was sie sagen würde, er wollte nicht mit ihr schlafen, nur zusammen ausgehen, irgendwohin. Die Wahlen zu Hause waren ihm ziemlich egal. Er war drinnen durch die Galerie geschlendert, hatte sich demonstrativ dies und jenes angeschaut, absichtslose Bemerkungen gemacht, als spräche er zu niemandem, um glaubwürdig zu wirken, harmlos. Sie hatte keine Ahnung von dem Kaper, sie war also die Angestellte. Sie trat wieder ans Schaufenster und spähte zu den Gymnasiasten draußen, die mit ihren Rucksäcken kichern vom Lycée nach Hause gingen. Das war ihr Blick auf die Welt. Von der Mitte des Ladens aus fragte er sie auf Englisch. Wahrscheinlich hatte sie so etwas schon erwartet. Ob sie ihn heute Abend begleiten wolle, die amerikanischen Wahlergebnisse im Fernsehen anschauen. Sie drehte sich halb um und lächelte, als hätte er etwas anderes gesagt. »Was?«, fragte sie. Er wiederholte seinen Satz und lächelte, als wäre es ein Scherz gewesen. Sie tippte mit ihrer roten Schuhspitze auf den polierten Dielenboden und atmete hörbar ein und aus. Sie war gelangweilt. Er lächelte weiter, nickte und fühlte sich unendlich amerikanisch. Sie schüttelte den Kopf. »Na schön«, sagte sie. »Ja, ich habe sonst nichts zu tun.« »Sonst nichts zu tun«, sagte er. Seinen Namen hatte er noch nicht gesagt, das tat er jetzt. »Ich heiße Jimmy Green aus Cadmus, Louisiana.« »Nelly«, sagte sie, »das reichte.«